Schillers Briefwechsel mit Kana, Teil 4, Dresden, den 13. Mai 90. Überbringer dieses ist der Herr von Funk, von dem ich dir schon einige Male geschrieben habe. Noch immer ist er unter meinen hiesigen Bekannten mein angenehmster Umgang. Auch du wirst mehr in ihm finden, als du vielleicht anfänglich erwartest. Er hat eine gewisse Schüchternheit, besonders bei Personen, die er schätzt, und von dir hat er eine sehr große Idee. Er ist auf dem Carolinum erzogen und hat schon von daher eine ganz andere Kultur mitgebracht, als unsere Edelleute zu haben pflegen. Soldat ist er aus Neigung und treibt sein Fach wissenschaftlich, wird auch von Sachverständigen für einen der geschicktesten Offiziere unserer Armee anerkannt. Im Frieden beschäftigt ihn dies nicht genug, und er wendet daher seine meiste Zeit auf Geschichte. Als Offizier bei den Garde du Corps hat er viel Glück bei Frauenzimmern gemacht. Die Königin des Hofballs, Fräulein Unruh, die Körbe in Menge ausgeteilt hatte, verliebte sich in ihn. Heiraten war eigentlich nicht in seinem Plan, aber die Umstände nahmen eine solche Wendung, dass er keine andere Wahl hatte. Die Heirat hat ihn in unangenehme Familienverhältnisse und ökonomische Verlegenheiten gesetzt. Dies gibt ihm oft etwas Unruhiges, Missmütiges und eine gewisse Hastigkeit. Auf die jetzige Reise hat er sich sehr gefreut. Er geht in seinen Familienangelegenheiten nach Niedersachsen. In Jena könntest du ihn mit Paulus bekannt machen und wen du sonst für ihn passend findest. Mich freut, dass jemand zu dir kommt, der mir von deiner jetzigen Einrichtung und Lebensart erzählen kann. Über die Memoire kannst du nun selbst mit ihm Abrede nehmen. Lebe wohl, M. und D. grüßen, dein Körner. An deine Gattin und ihre Schwester die besten Empfehlungen. Kannst du Funken nicht in Weimar Adressen geben? Von mir hat er Briefe an Frau von Kalb, Bertuch und Bode.